Sport. Auf Deutschland! Auf Deutschland! Auf Deutschland! Hier im Teutoburger Wald! Auf Deutschland! Auf Deutschland! Auf Deutschland! Wenn das Kriegshorn zum Himmel schallt! Auf Deutschland! Auf Deutschland! Auf Deutschland! Hier im Teutoburger Wald! Auf Deutschland! Auf Deutschland! Auf Deutschland!